Willkommen zu meinem Podcast. Heute erzähle ich euch über Rammstein. Rammstein entstand 1994 in Berlin, gegründet von 6 Musikern. Till Lindemann als Sänger, Richard Kruspe mit der Leadgitarre, Paul Landers mit der Rhythmusgitarre, Oliver Riedl mit dem Bass, Christoph Schneider am Schlagzeug und Christian Lorenz am Keyboard. Was zunächst als Experiment einer ostdeutschen Rockszene begann, entwickelte sich schnell zum exportstärksten Musikprojekt, das Deutschland je hervorgebracht hat. Ihre Musik, eine Kombination aus Metal und elektronischen Elementen, wurde schnell zum Markenzeichen. Doch genauso prägend wie der Sound ist der Auftritt. Flammenwerfer, Funkenregen und eine Perfektion, die jede Show zu einem Spektakel macht. Der Name Rammstein ist ein Synonym für Feuer. Die Texte, oft missverstanden, arbeiten mit Symbolen und gesellschaftlichen Themen. Sie erzählen von Abgründen, Macht, Sehnsucht, Gewalt, Liebe und tun dies in einer Sprache, die zugleich hart und poetisch ist. Einer der größten Erfolge war das Album Mutter aus dem Jahr 2001. Songs wie Sonne, Ich will oder Engel prägten eine ganze Generation und machten Rammstein zu einer der wichtigsten Rockbands Europas. Danach folgten Alben wie Reise, Reise, Liebe ist für alle da oder zuletzt das selbst betitelte Rammstein-Album, das weltweit Chartrekorde brach. Lauf das Licht. Rammstein sind jedoch nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch immer wieder ein Gegenstand öffentlicher Debatten. Ihre Musikvideos greifen häufig provokante Themen auf, etwa Gewalt, Politik oder historische Ereignisse. Die Band spielt bewusst mit Übertreibung, Ironie und Ambivalenz. Dieses Spiel sorgt bis heute für Missverständnisse, aber auch für eine enorme Aufmerksamkeit. Rammstein wollen nicht belehren, sondern anstoßen zum Denken, zum Hinterfragen und manchmal auch zum Schock. Ein wichtiger Bestandteil ihres Erfolges ist die unverwechselbare Stimme von Till Lindemann. Die Kombination aus Härte und emotionaler Tiefe zieht Fans weltweit in ihren Bann, selbst dort, wo kaum jemand Deutsch spricht. Die Sonne scheint mir aus den Händen. Wer ein Rammstein-Konzert besucht, weiß, hier wird nicht einfach Musik gespielt. Hier wird eine Inszenierung geschaffen. Die Band arbeitet mit Theaterelementen, Kostümen und einem Humor, der manchmal schwarz, manchmal absurd und oft bewusst grenzüberschreitend ist. In einer Zeit, in der viele Bands ähnliche Shows bieten, bleibt Rammstein einzigartig. Trotz aller Kontroversen oder vielleicht gerade wegen ihnen, hat Rammstein eine der treuesten Fangemeinden weltweit. Die Band tritt selten in der Öffentlichkeit auf, gibt kaum Interviews und pflegt eine fast mystische Distanz. Viele Künstler nutzen Social Media, um Nähe zu erzeugen. Rammstein erzeugen Faszination durch Distanz. Ob man sie liebt oder kritisiert, eines steht fest, sie gehören zu den prägendsten Musikgruppen unserer Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.